im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen heute an mit Sina. Sina ist 19 Jahre. Hallo, Sina. Hi. Sina, wir haben gestern ja angefangen zu reden und da war irgendwie die Leitung weggebrochen. Und ja, und das jetzt heißt, können wir unser Gespräch nach 24 Stunden fortsetzen. Genau, so machen wir das jetzt. Vielleicht fasst du mal kurz zusammen, wie weit wir gestern gekommen sind. Ich hatte davon erzählt, dass meine Mutter eine Affäre hat und die jetzt bei uns zu Hause wohnt. Mhm. Das ist ein brasilianischer Mann, 49 oder so, glaube ich, hast du gesagt, 47. Genau. Den sie irgendwo gesehen hatte und aus Nettigkeit hat sie gesagt, naja, okay, dann kannst du bei uns wohnen. Genau. Wo hatte sie ihn nochmal gesehen? In der Bahn. In der Bahn. Auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Und er war zu der Zeit obdachlos? Nein, er hat in einem Keller gewohnt, in einem Raum. Ah. Und da hatte er halt seine Möbel und alles drin stehen. Wie lange ist denn dieser Mann schon in Deutschland? Schon 2 Jahre. Und macht der beruflich auch irgendwas? Ja, der arbeitet. Er ist Koch. Mhm. Also er arbeitet, ja. Ja, aber dann hat deine Mutter gesagt, okay, Keller wohnen ist nicht toll. Genau. Wir haben ein Haus, ne? So war's oder so ist es. Dann kannst ja. du bei uns im Fremdenzimmer schlafen. Genau. So, dann war dein Vater auch damit einverstanden. Nette ja. menschliche Geste. Aber jetzt ja. ist rausgekommen, dass deine Mutter mit diesem brasilianischen Mann eine Affäre hat in eurem Haus und dass sie mit ihm Sex hat, während der Papa im Ehebett liegt. Genau so hatte ich das gestern beschrieben, ja. Und das ist auch heute noch so. Ich glaube, wir sind gestern unterbrochen worden. Du hattest gesagt, ich hatte dich gefragt, woher wisst ihr genau, dass die beiden eine Affäre haben? Und hast du erzählt, dass deine Schwester an der Tür gelauscht hat? War das so? Ja, genau, abends in der Nacht. Und dann haben wir halt danach mit meiner Mutter darüber geredet und sie hat uns das halt bestätigt dann. Ja. So, aber sie hat uns das nicht direkt gesagt, sondern wir haben es halt so rausgefunden, was nicht so ein schöner Weg war. Weiß denn dein Vater, weiß der, was da los ist? Ja, ne? Ja, also meine Mutter hat ja auch mit ihm darüber geredet und mein Vater redet auch mit ihr darüber und sie haben sich jetzt irgendwie aus dem Buch gekauft und wollen irgendwie das verstehen, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie ziemlich komisch. Die haben so ein Psychobuch gekauft? Kein Psychobuch, aber sie haben sich so ein Buch gekauft. Ja. Das heißt irgendwie fünf, ich habe es vergessen, wie das heißt. Aber sie versuchen da jetzt drin zu lesen und sich Anregungen zu holen, woran das denn liegen könnte, dass man sowas macht. Und ja, meine Mutter hat irgendwie auch die Theorie, dass ein Mensch einem nicht alles geben kann. Ja. Und deshalb, also ich weiß nicht, nach 20 Jahren Ehe ja. fehlt ihr da irgendwas? Ich kann da ja nicht so mitreden, ich bin ja erst 19. Mhm. Es gibt eine Schwester noch oder noch mehr Geschwister? Ja, die ist jünger. Wie viel ist sie jünger? Nur 2 Jahre. Nur 2 Jahre. Und ihr beide wohnt auch noch fest in dem elterlichen Haus. Genau. Jetzt frage ich dich erstmal, so wie du das so als Sina, als Person Sina findest. Wie findest du das, was da abgeht? Also ich betrachte das immer so einzeln. Also ich finde den Brasilianer total nett. Ich komme mit dem eigentlich total klar, wenn ich den so als Mensch betrachte, finde ich den total sympathisch. Mhm. Meine Mutter und mein Vater waren schon immer irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt die waren erklären komisch. Soll. Aber miteinander waren die komisch oder einzeln? Zueinander irgendwie auch. Oder ja. Meine Mutter hat auch immer irgendwelche verrückten Ideen gehabt und mein Vater hat sie dann irgendwie mitgemacht. Also immer nur so kurze Sachen von wegen hier mal irgendwas kaufen oder einen Wohnwagen hier mal und dann war das irgendwie gerade mal so Thema und dann hat man das irgendwie gemacht und dann, wenn sie keine Lust mehr hatte, mein Vater hat das dann auch gelassen, aber sie hat irgendwie immer gesagt, wo es so lang geht. So. Mhm. Eher so. Wie? Und jetzt die ganze Sache, weiß ich nicht ehrlich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das halt ein paar Freunden erzählt, mhm, und die denken, also sie haben mir das am Anfang auch gar nicht geglaubt, weil das so, also jeder hat irgendwie gesagt, warum macht dein Vater denn nichts? Mhm. Aber der sagt halt immer, dass er meine Mutter ja liebt, und meine Mutter sagt auch, dass sie ihn liebt und dass sie nicht die 20 Jahre Ehe wegschmeißen wollen, was sie sich aufgebaut haben und alles, mhm, was ich auch verstehen kann, aber es ist halt komisch, dass sie ihn einfach hier bei uns einziehen lässt. Ja. Das heißt, da ist schon ein komisches Gefühl bei dir und auch wahrscheinlich dann bei deiner Schwester. Ja. Ja. Wie geht denn dein Vater mit dem Brasilianer um? Auch gut. Also die verstehen sich auch gut. Die machen zusammen Musik. Also sie haben beide eine Leidenschaft für Musik. Mein Vater spielt Gitarre, er spielt auch Gitarre. Ach, dann ist dein Vater gar nicht eifersüchtig auf ihn? Nein, überhaupt nicht. Ach so. Also nicht eifersüchtig auf ihn. Er leidet zwar unter der Grundsituation, aber er hasst ihn jetzt nicht oder... Und dann sitzt ihr alle ganz entspannt schon mal beim Armbrot oder Frühstück oder sowas? Ja, genau. Und das ist einfach total komisch. Und meine Schwester und ich kommen da irgendwie nicht so mit klar. Meine Schwester redet dann nicht am Tisch und guckt die ganze Zeit auf den Teller. Oder also redet nicht mit meinen Eltern. Und meine Eltern, es ist einfach die ganze Zeit so eine angespannte Situation, was einen ziemlich fertig macht auf, ja, die Dauer. Also seid ihr mehr angespannt, ihr Mädels, als offensichtlich vielleicht die Erwachsenen, also die Eltern und der Brasilianer? Ja, irgendwie schon. Weil es ist irgendwie auch komisch, dass jetzt hier auf einmal noch eine Person wohnt. Mhm. Glaubst du deinem Vater, dass dem das nichts ausmacht? Ich glaube nicht. Also ich habe ihn ja auch schon gesehen, dass er geweint hat und dass er mit uns ja auch schon darüber geredet, dass er ganz traurig darüber ist. Mhm. Und dass er meine Mutter unbedingt zurückgewinnen will. Und er versucht jetzt auch alle möglichen Dinge zu machen, die ihm sonst keinen Spaß gemacht haben. Die machen ihm jetzt irgendwie Spaß, so Wäsche aufhängen oder... Ach du lieber Gott, ja. Das kann natürlich sein, dass... Ja, ausräumen. Geschirrspüler ausräumen. Hm. Ja. Was noch? Was waren das noch? Einfach so eine Haushaltssache. Ja, okay. Ja. Es kann ja sein, dass dir einfach, um deiner Mutter zu gefallen und aus Angst vielleicht auch, dass alles zerbricht, dass er gute Miene zu bösem Spiel macht. Und ja, all das über sich ergehen lässt. Ich will dir sagen, Sina, ich finde das furchtbar. Ich finde es wirklich furchtbar. Also ich finde es von deiner Mutter ungeheuerlich eigentlich, dass sie das deinem Vater zumutet, im Haus auch noch, im eigenen Haus, wenn sie schon irgendwie sich neue Sachen sucht bei anderen Männern, Sex oder weiß ich was, dann aber nicht noch im Haus und dann auch noch, dass ihr die Kinder damit so konfrontiert werdet und auch noch gezwungen werdet, da euch reinzufügen. Und ich kann ehrlich gesagt deinen Papa auch nicht verstehen. Da hätte ich längst auf den Tisch gehauen. Ja. Also, das finde ich wirklich unter aller Erdenklichkeit, so etwas im eigenen Haus zu machen. So auch so unter den Moralvorstellungen von Ehe. Ja, ich finde es einfach eine Zumutung auch, dass sie das deinem Vater zumutet. Dann muss sie sagen, ich bin unglücklich in der Ehe und lass uns eine neue Form finden oder lass uns trennen, ja, oder irgend so etwas. Aber so ein Kuddelmuddel und die Schwäche deines Vaters jetzt auch noch ausnutzt, sie sieht ja, dass er irgendwie brav... Ja, mein Vater ist ein total lieber Mensch, der kann auch nicht richtig böse werden. Ja, und das weiß sie wahrscheinlich und nimmt das jetzt alles so hin und lässt sich da von beiden Seiten verwöhnen, von den beiden. Und dein Vater, ja, leidet vielleicht tief in seinem Inneren wie Hund. Eigentlich müsste dein Vater aber klare Kante zeigen, aber das tut er nicht, weil er ein recht sehr freundlicher Mensch ist, wie du sagst. Ja, genau. Ja, also ich weiß immer nicht genau, was ich jetzt da machen soll, so als Tochter. Schwierig. Oder was schwierig. Du bist ja nur auch schon erwachsen und bist volljährig. Da kannst du gar nicht viel machen. Da kannst du nur irgendwann sagen, vielleicht, wenn dir das so komisch ist und du keinen Bock mehr drauf hast, dass du ausziehst. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber das ist... Ja. Aber das ist eben auch noch so ein Punkt, dass sie, also deine Mutter, dass euch Kindern auch noch so aufoktroyiert letztendlich diese Situation. Ja. Und euch zwingt, damit klarzukommen. Ihr seid unsicher am Tisch und wisst gar nicht, wie ihr euch da verhalten sollt und ahnt, dass das alles nicht so richtig ist. Ja. Und das ist, scheint ihr offensichtlich völlig egal zu sein, weil sie neue Erfahrungen sammeln will. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also es ist in Ordnung, wenn meine Eltern nicht da sind und er ist zum Beispiel allein zu Hause, dann unterhalten wir uns. Mhm. Ich kann ihm ja auch nicht richtig böse sein, weil meine Mutter das ja eher alles, das ging ja eher alles von ihr aus. Das ist ja sehr schlau von dir, dass du das so siehst. Denn der Mann kann da eigentlich gar nichts für. Deine Mutter ist diejenige, die das letztendlich zu verantworten hat, die Situation. Ja, und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Mensch, der so richtig böse werden kann und jetzt so meine Mutter voll fertig macht. Und ich bin auch immer eher so, dass ich irgendwie einen friedlichen Weg suche oder so. Aber also auf die Dauer halte ich das nicht mehr aus. Was denkt sie sich denn? Hast du mit ihr darüber mal gesprochen, wie lange ja, das... Ja, sie meint, sie hat irgendwie ein richtig gutes Gefühl und er gibt ihr irgendwo... Also die unterhalten sich halt auch ganz toll und es ist irgendwie Liebe und sie hat mir da alles Mögliche schon gesagt, aber... Ich weiß nicht, ob man, sie meint immer, ich sehe sie irgendwie nur als Mutter, aber ich muss sie auch als Mensch sehen, dass sie ja auch aber sie fährt, Bedürfnisse sie, hat. Ja, aber sie fährt voll ihre Ego-Nummer da. Ja, das ohne ich Rücksicht auch gesagt, auf, genau das. Ne, ohne Rücksicht auf euch, ohne Rücksicht auf deinen Vater. Ja, aber ich habe dann auch so gedacht, ja, vielleicht wenn man verliebt ist, dann denkt man da irgendwie nicht so richtig dran, aber. Gott, wie alt ist deine Mutter? Sie ist 45, ja, aber sie meint, das hört ja. Nur weil sie älter ist, hört das ja nicht auf. Nein, aber natürlich. Sie verhält sich wirklich wie so ein Teenager. Mhm. Sina, also zu deiner Grundfrage, ich glaube, du kannst da gar nicht viel machen. Du kannst nochmal mit dir reden. Du kannst nochmal sagen, dass du dich unwohl fühlst und dass es für dich eine ungesunde Situation ist und wie sie sich das denkt, wie das weitergehen soll, ob das jetzt noch ein ganzes Jahr läuft oder noch ein paar Wochen. Das kannst du machen, aber letztendlich ist es an ihr zu entscheiden, wie das läuft. Und du hättest dann nur die Chance zu gehen. Ja, das hatte ich auch schon so gesehen. Aber ich dachte, vielleicht kommt vielleicht noch mal eine andere Idee bei rum oder so. Glaube ich nicht. Nee, da gibt es keine klaren anderen Ideen, außer klare Verhältnisse schaffen. Und die Verhältnisse sind äußerst unklar, die da bei euch herrschen. Ja. Sina, mehr kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall würde ich noch mal doch auch bei aller Nettigkeit noch mal sehr klar mit der Mutter sprechen. Ja, das werde ich auch nochmal machen. Das machen wir, damit der bewusst ist, wie du oder wie ihr das auch empfindet. Ja, also wir hatten halt schon oft Gespräche, aber ich werde das weiterhin machen. Ja, mach es nochmal. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Sehr gerne, ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Silvia und die Silvia ist 50. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Über was reden wir? Und zwar, wir hatten letztes Jahr schon mal telefoniert und zwar ging es darum, dass die Ex-Freundin meines Sohnes ihn im Schlaf einen Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Die Ex-Freundin des Sohnes, ja. Also mein Sohn hat eine Ex-Freundin und die hat ihn letztes Jahr einen Hammer auf den Kopf geschlagen im Schlaf. Ja, erzähl das nochmal genau, wie das gelaufen ist. Ja, das war so, die ist sehr eifersüchtig und mein Sohn war mit ihr zusammen. Er war 17, als er sie kennengelernt hat, sie war 30. Und war also auch immer eifersüchtig. Er durfte auch nichts machen. Und auch den Kontakt mit mir musste er abbrechen. Er war halt jung und war verliebt und blind. Rosa rote Brille. Hat aber irgendwann begriffen, nee, so geht das nicht. Und ich muss mich von dieser Frau trennen. Da hatten sie aber schon ein Kind zusammen. Die haben mittlerweile zwei Kinder zusammen. Die war nämlich auch letztes Jahr schwanger, als sie das gemacht hat. Wir halten nochmal fest, dein Sohn war 17 und sie 30. Ja, mein Sohn war 17, also ich war damals in der Klinik und wir hatten eben angewohnt, ich wusste das gar nicht. Und als ich wiedergekommen bin, wurde ich dann irgendwann zu meinem Geburtstag vor veränderte Tatsachen gestellt und sie ist Portugiesin und sagte, Mama, ich liebe diese Frau und die hat drei Kinder, aber ist egal. Ich habe erst gesagt, okay. Achso, die hat schon drei Kinder. Ja, die hat aber zwei weggegeben jetzt nach Portugal, weil sie ist Portugiesin. Ja. Sie wollte dann echt nicht auf beiden Beinen stehen, hat sie irgendwann mal gesagt, vor zwei Jahren. Und dann wird sie wieder schwanger von einem 17-Jährigen? Ach, sie ist jedes Jahr schwanger, die ist schon im Vollzug, dass sie jetzt noch nicht schwanger ist. Jetzt nochmal zu dem, warum hat sie dann deinem Sohn mit dem Ja, Hammer? Das war so, der hat sich getrennt. Er hat sich getrennt. Wir haben jetzt 2014, also das ist passiert, ja, letztes Jahr. Also letztes Jahr im August ist das passiert. Und zwar war das so, mein Sohn hat sich getrennt von ihr, weil er nicht begriffen hat, so geht das nicht weiter. Und ist zu meiner Schwester gegangen, nach Osnabrück. Und sie hat dann irgendwie nachts, da war sie aber schon schwanger wieder, also von ihm. Das zweite Mal da schon. Das zweite Mal, ja. Mhm. Und dann hat sie nachts, irgendwann um 10 Uhr, war sie dann in Osnabrück mit denn die zwei Kinder mitgehabt und natürlich das Baby, was im Bauch war. Und hat meinen Sohn angerufen. Mhm. Und da hat mein Sohn gesagt, du kannst doch hier nicht nachts da durch die Gegend laufen mit den Kindern in Osnabrück und laber. Also der Sohn war zu der Zeit in Osnabrück? Bei meiner Schwester. Bei der Schwester, okay. Genau, weil er wollte Abstand haben. Okay. Ja, und weil die ja die Kinder dabei hatte, und da hat sie zu ihm gesagt, und wenn du jetzt nicht hier hinkommst, dann weiß ich nicht, was sie wollte. Sie wollte sich da damit irgendjemand anderes vergnügen und die Kinder einfach mal so stehen lassen. Und damit hat sie meinen Sohn bekommen, weil... Mhm. Also, sie hat ihn erpresst. Sie hat ihn erpresst. Mhm. Und dann ist er dahin gegangen, weil er auch ein guter Mensch ist. Mhm. Ja, und dann hat er dann mit ihr geredet die ganze Zeit. Haben dann geredet und hat er gesagt, komm, du musst jetzt in den Zug. Das ist der letzte Zug, da musst du jetzt fahren. Dann hat er gesagt, ich komme auch mit. Mhm. Und er wollte das dann so machen, dass er mit reingeht und dann wieder rausgeht. Mhm. Und der Zug dann wegfährt. Ja, das hat natürlich nicht geklappt. Sie ist dann wieder ausgestiegen mit den Kindern und hat er gesagt, okay, da fahre ich mit. Weil er hatte Angst um die Kinder, ne? Also keiner war im Zug geblieben? Keiner ist im Zug geblieben, ist wieder ausgestiegen mit den Kindern. Und da hat man so gesagt, okay, dann fahren wir jetzt mit dem Taxi nach Rheine, also fahren wir jetzt nach Hause, bringe ich dich nach Hause. Mhm. War ja schon so spät gewesen, hat er gesagt, dann haben die, jetzt kommt nämlich das Kuriose, dann waren die Kinder im Bett, dann haben sie sich unterhalten und dann hatten sie Sex. Mhm. Haben zusammen geschlafen und so, ne, so. Und dann ist er auch dann irgendwann eingeschlafen und hat aber dann zu ihr gesagt, ich muss aber morgen früh aufstehen, weil ich muss wieder nach Osnabrück. Mhm. Also er wollte wieder weg. Er wollte wieder weg, auf jeden Fall. Also das hat sie alarmiert, dass er wieder weg wollte? Das hat sie alarmiert und dann ist er dann eingeschlafen, sie ist dann aufgestanden, hat die kleine Tochter die Flasche gegeben, so. Und mein Sohn ist dann wieder eingeschlafen und dann plötzlich ist er wach geworden. Durch den Schlag. Und hat erst gar nicht begriffen, was passiert ist. Ja, und dann lag das Blut da überall und dann ist er ausgerastet. Und die ist dann rausgerannt und hat die Tür abgeschlossen. Das kommt dann noch dazu. Was für eine Art von Hammer war das? Das war so ein Hammer, so ein Zimmermannshammer. Zimmermannshammer. Aber nicht die Spitze, sondern das Rückteil. Obwohl. Wie viel Mal hat sie zugeschlagen? Einmal. Dreimal? Einmal. Wie verletzt war dein Sohn? Oh ja, schwer. Der hat also ganz viel Glück gehabt. Also der Chirurg, also auch in der Klinik, die haben gesagt, also der war wie sehr verletzt. Ja, der hatte die Schädeldecke angerissen. Ja, an welcher Stelle hat sie denn zu? Ja, zwischen Schläfe und Augenbrauen. Ah, also vorne. Ja, so vorne. So, wie gesagt, am Ende von der Augenbraue. Also eine erhebliche Verletzung war das. Ja, auf jeden Fall. Also der Krankenhaus behandelt werden musste. Ja, klar, der war erst hier im Krankenhaus, dann musste der geflogen werden, dann musste der dahin und hierhin und hierhin. Ja, der hat da schon Der ist sogar mit dem Hubschrauber geflogen worden. Ja. Das heißt, dann ist es schon sehr ernst. Und ja, es war ernst. Also die haben auch gesagt, der muss auch ganz viel Glück gehabt haben, weil die hat Millimeter wandert. Dann wäre er tot gewesen. Mhm. Das Problem. All das war nun voriges Jahr. Jetzt meldest du dich heute bei mir wieder. Was ist inzwischen passiert? Ja, jetzt ist Donnerstag, fängt der Prozess an und ich habe Angst. Weil bitte? Ich habe nicht verstanden. Donnerstag ist der Prozess. Am Donnerstag ist der Prozess. Mhm. Das Problem ist, ich habe Angst, weil ich bin ja die Mutter. Ich möchte da auf jeden Fall hingehen. Ich lasse meinen Sohn da nicht allein. Weil erst mein Sohn ist ja Zeuge, das kommt ja noch dazu. Aber nochmal zur Klärung, die sind nicht wieder zusammengekommen danach. Das ist immer so ein... Nein, nur wegen den Kindern. Ne? Also mein Sohn, der hat ja Kinder. Und die hat das Sorgerecht für die Kinder alleine. Und damit erpresst sie auch meinen Sohn jetzt heute noch, dass er seine Kinder überhaupt sehen darf. Okay, aber ich mir schon vorstellen. Aber die sind nicht wieder ein Paar geworden. Das nicht. Nein. Mhm. Nein, so nicht. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Jetzt hast du Angst vor dem Prozess. Ja, warum? Dann kommen die Fakten auf den Tisch. Ich kenne ja diese Geschichte von meinem Sohn, wie das passiert ist. Sie hat aber vier Geschichten. Sie hat vier Versionen? Ja, sie hat vier Versionen. Aber sie kann ja nur eine Version vor Gericht erzählen. Ja, aber diese vier Versionen, die sind alle niedergelegt worden. Sie hat gesagt, er hätte sich vergewaltigt und sie hätte sich gewehrt. Ach so. Und das wurde im Krankenhaus festgestellt, dass das nicht stimmt. Mein Sohn hat gesagt, sie können mich untersuchen auch, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, er hat zum diesen Gerichtsmediziner, der da war, und ich war ja auch dabei, hat er zu ihm gesagt, sie können auch gerne Proben abnehmen von meinem Glied, weil sie hat auch den Oral befriedigt. Mhm. Und das hat er alles gemacht und das wurde alles widerlegt. Die ganzen Aussagen, die sie gemacht hat, die wurden alle widerlegt. Also obwohl, die hatten ja vorher Sex miteinander, hast du erzählt. Deswegen hat er ja gesagt, machen Sie einen Abstrich, weil wenn man jemanden vergewaltigt, dann macht man nicht Oralverkehr, keine Ahnung. Verstehe. Und dann haben die, das wurde auch alles widerlegt. Ne? Also, das Problem, was ich habe, ich weiß, dass sie schuldig ist, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Das ist der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Sprich mal ein bisschen deutlicher. Was sagt die Staatsanwaltschaft? Gefährliche Körperverletzung. Ah ja. Mein Sohn ist der Zeuge. Der Anwalt von meinem Sohn ist der Nebenkläger. Wegen dem Schmerzensgeld und so. Das Problem ist jetzt nicht für mich, dass die da verurteilt wird. Von mir aus, bitte. Ich nehme auch gerne meine Enkelkinder. Das Problem ist, ich kriege ja dann die Tatsache. Die machen damit Bilder, ne? Also da werden Bilder aufgehangen, so, damit sie sich das angucken kann, was sie da veranstaltet hat. Dann wird der Hammer gezeigt und dann kommt die Geschichte, wie es passiert ist. Und da habe ich Angst vor. Aber ich muss dabei sein. Du hast Angst, das zu sehen, die Bilder zu sehen. Ja, ich habe Angst davor. Den Hammer zu sehen und die ganzen Details nochmal zu hören. Ja, genau. Sie war gestern auch hier. Ich hatte die Kinder, die hat sie dann abgeholt. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie Angst hätte vor dem Prozess. Ich sage, ja, das darfst du auch. Und dann hat sie gesagt, ja, was mache ich denn, wenn ich ins Gefängnis komme? Ich sage, ach, weißt du, Vera, so viel Glück habe ich nicht. Und ich sage, ja, und außerdem ist das die gerechte Strafe. Und so, und das Kuriose ist, die tut mir auch noch leid. Kommt auch noch dazu. Warum tut die dir leid, wenn die fast deinen Sohn umgebracht hat? Ja, genau, das, ich weiß es nicht. Also nicht das, was sie gemacht hat, das verabscheue ich. Ich hätte sie auch fast, also ich weiß nicht, aber ja, sie tut mir in dem Leid nicht, dass sie, also ich, das rechtfertigt gar nicht, was sie gemacht hat. Aber sie hat halt auch sich nie Hilfe geholt. Das heißt, vorher schon, ne? Sie hat ja Also du meinst, sie hat sich nicht Hilfe geholt, weil sie psychisch labil war oder ist? Sie hat eine Schizophrenie, eine leichte. Ist das attestiert? Ja, da hat mir der Hausarzt, ihr Hausarzt ist auch mein Hausarzt. Und die hatten da auch so Techtelmechtel, die beiden. Wie, der Arzt und Sie? Ja, sicher. Mein Gott. Das ist alles so durcheinander. Also das ist, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, er steht auch auf unserer Seite und der hat gesagt, sie hat eine leichte Schizophrenie. Normal hätte er mir das gar nicht sagen dürfen, aber er hat es mir gesagt. Das hat sie auch. Die ist total verwirrt, die Frau. Die hat früher eine ganz schlechte Kindheit gehabt. Okay, das würde, wenn das wirklich attestiert ist, vielleicht auch nur durch einen Gutachter. Nein, das ist überhaupt nicht. Nein, das konnte nie attestiert werden, weil sie sich nie darauf untersuchen lässt. Ach so, verstehe. Sie wollte das nicht, weil ich habe ihr gestern gesagt, wieso hast du nicht irgendwann mal, zum Beispiel, sie wurde verhört sie wurde verhört von einem Gerichtsmediziner, der wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Und das ist auch gleichzeitig ein Psychiater. Der hat sich mit ihr unterhalten und er hat ihr gesagt, hat sie so richtig so die Bilder mal die vor Augen gehalten. Und da hat sie ihn auch angelogen. Sie hätte eine tolle Kindheit gehabt, ein tolles Elternhaus und das stimmt ja alles gar nicht. Ich wundere mich, dass du dich so in diese Frau hineinversetzt und unterwegs. Letztendlich ist es eine Frau, die deiner Familie sehr viel Leid angetan hat, nämlich deinem Sohn. Ja, ich weiß. Und das Beste wäre ja, dass sie klar verurteilt wird, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Das Sorgerecht wird ihr entzogen, aber erst nach einem anderen Prozess. Das weiß ich schon, weil die sind schon auf mich an uns herangetreten. Also ich will das dann. Was heißt, du kannst das übernehmen? Ja, mein Sohn, ne, übernimmt das dann. Okay. Und ich bin dann zu Hause, ich gehe zur Schule. Also Silvia, was die Angst anbelangt, in diesen Prozess zu gehen, das kann ich schon verstehen, weil du nochmal komplett konfrontiert damit bist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, um dir auch nochmal klar zu machen, was da wirklich passiert ist, um dich vielleicht auch nochmal ein bisschen wachzurütteln, was diese Frau fast getan hätte mit deinem Sohn. Da ist ja nun wirklich nichts zu beschönigen und Schizophrenie hin oder her, das ist alles grauenhaft, was da passiert. Es hätte ja auch sein können, dass dein Sohn einen Schaden zurückbehält. Ja, das stimmt. Was wäre tot gewesen? Oder wäre tot gewesen, ganz genau. Ich möchte, dass meine Psychologin dir da ein paar Tipps gibt für diese Gerichtstage, dass du da relativ gut rüberkommst. Da wird sie sicher ein paar Tricks haben. Ja, vielleicht kann ich mir auch erklären, warum ich Mitleid habe. Ja, na. Das ist wirklich in der Tat sehr merkwürdig. Das ist merkwürdig. Hat dein Sohn auch Mitleid? Mit der? Nein. Nein. Streitest du mit deinem Sohn über sie? Nein, weil mit meinem Sohn kann ich nicht so, seitdem das passiert ist, muss ich sagen, kifft er. Der ist also völlig da neben der Spur. Also noch ein Problem. Das ist dazu gekommen, weil er da überhaupt nicht mit klarkommt, dass sie ihn fast umgebracht hat. Aber mein Sohn darüber reden, der sagte, Mama, lass mich jetzt in Ruhe damit. Ich will das nicht hören, ich will das nicht. Ich sage ihm nicht, dass sie mir leid tut. Das ist für mich ist das. Mein Freund versteht das auch nicht. Also die tut mir nicht leid, was sie da gemacht hat. Ja, ich verstehe. Das leid, was sie früher alles erlebt hat. Ja. Silvia, wir melden uns jetzt nochmal bei dir. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen. Alles klar, ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. 1.25 Uhr, Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen ist Themennacht und das Thema morgen heißt, meine Beziehung ist die Hölle. Da hätte der Sohn von Silvia voriges Jahr auch anrufen können. Also ich möchte gerne mit Leuten morgen sprechen, die in einer Partnerschaft gefangen sind. Man kann das ja fast schon dann so nennen, die in einer Partnerschaft gefangen sind, in der es körperliche und seelische Gewalt gibt, in der es keine Freude gibt, kaum Liebe oder gar keine Liebe mehr, sondern Abhängigkeit und viel Streit. Wenn ihr im Moment in einer solchen Beziehung seid, können wir gerne reden. Meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Oder vielleicht wart ihr mal in einer solchen Beziehung, vielleicht sogar sehr lange und könnt uns erzählen, wie ihr es geschafft habt, da rauszukommen. Und vielleicht habt ihr noch Tipps für Leute, die gerade in einer solchen prekären Lage sind. Also meine Beziehung ist die Hölle, heißt das Thema morgen. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. So, weiter jetzt mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Sven und Sven ist 38. Guten Morgen, Sven. Morgen, Domian. Hallo, Sven. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes und zwar, ich habe seit 1,5 Jahren circa eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Und jetzt ist es so, dass ich in sie verliebt bin. Aha, das war am Anfang nicht so. Da war es wirklich eine sexuelle Affäre. Richtig, genau. Und seit wann bist du jetzt verliebt? Also seit vielleicht circa Ostern letztes Jahr. Ah ja, okay, gut, das ist ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Ist sie in dich auch verliebt? Das ist eine gute Frage. Also es war so, dass ganz am Anfang hat sie zu mir gesagt, dass sie sich in mich verliebt hätte. Mhm. Und hat dann aber dazu gesagt, also sie will mich jetzt nicht irgendwie beängstigen oder sowas, sondern sie macht da eine Unterscheidung. Also sie hat eine offene Beziehung und also für sie sei das so quasi affärenverliebt. Mhm. Also affärenverliebt. So hat sie es ausgedrückt. Was immer das auch heißen mag. Das heißt, offene Beziehung, ihr Partner weiß von dir. Richtig, genau. Bist du denn in keiner Beziehung sonst? Nee, ich bin Single. Du bist Single. Ja. Da sind die Verhältnisse dann schon mal klar. Genau. So, jetzt empfindest du noch mehr, als du vielleicht ganz am Anfang für die Frau empfunden hast. Was bedeutet das jetzt für dich? Was bedeutet das? Also ich habe ihr jetzt vor einer Woche habe ich ihr gesagt, dass ich eben mehr Gefühle für sie habe. Da kam aber jetzt noch keine Reaktion. Also die einzige Reaktion, wo jetzt kam, die war, dass das quasi, dass ich mir das einbilden würde, dass ich in sie verliebt sei. Oh, sie sagt, du bildest dir das ein? Das ist kein gutes Zeichen. Das also gut, da war, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, also da waren auch die letzten Wochen oder Monate waren ein bisschen schwierig. Da war der Kontakt sehr wenig und aus meiner Geschichte raus quasi, also dass sie so eine Art Fiktion wäre quasi für mich. Mhm, aber dann habe ich ihr gesagt, dass ich das letzte Mal, das was ich für sie empfinde, das war 2004, dass ich das für eine Frau so empfunden habe. Und dass das keine Laune wäre oder so, sondern dass das einfach also meine Gefühle sind. Und hast du es nochmal bekräftigt quasi? Richtig, genau. Und genau. Dann hat sie, wie hat sie dann wiederum darauf reagiert? Da kam noch nichts bisher. Achso, wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Also gesehen relativ, also ja, wenig wie man es nimmt. Also das waren alles so vielleicht 2-3 Monate ungefähr. Ach, so selten. Ja, aber es war so, dass wir hatten, also jeden Tag Kontakt über Skype, über E-Mail, über SMS. Wie weit auseinander wohnt ihr denn? 90 Kilometer. Na gut, das ist nicht so weit. Nee, das ist eigentlich nicht so. Da könnte man sich ja viel öfter sehen. Ja, das war halt, also weil sie halt eine Familie hat quasi, also zwei Kinder und dann habe ich halt auf das auch immer Rücksicht genommen, weil ich auch nicht, also die Kinder dann irgendwie damit reinziehen wollte oder ja. Was wäre denn jetzt dein Traum? Was wäre dein Wunsch oder was ist deine Wunschvorstellung? Also deine meine Sehnsucht? Wunschvorstellung ist, dass ich mit ihr eben dass es sich mehr ergibt wie nur eine Affäre. Also letztendlich, dass sie sich von ihrem Mann trennt, also wenn ich ehrlich bin. Diese Bekräftigung, über die wir gerade gesprochen haben, die du dann nochmal zu ihr gesagt hast, wie lange liegt das zurück? Eine Woche circa. Und darauf hat sie nicht reagiert? Nee. Hast du ihr das vis-à-vis oder per Skype gesagt, diese Erklärung? Per Skype. Und gut, dann sieht man ja, wie der andere reagiert. Wie hat sie denn da reagiert? Nur geschwiegen? Eigentlich nur geschwiegen, ja, bis jetzt. Ja. Und dann habe ich, also ich habe ihr am Wochenende nochmal eine SMS geschrieben, dass ich sie eben wiedersehen will und dass ich sie vermisse. Und da kam bis jetzt auch nichts zurück. Ah, Sven, der gesunde Menschenverstand sagt, vergiss es. Sage ich jetzt gleich klar geradeaus. Okay. Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Die will das nicht. Ich meine, was ich weiß, also das habe ich ihr so aber noch nie gesagt, weil ich das eigentlich nicht sagen wollte. Also ich weiß, dass ihre Ehe, die ist sehr desolat. Mhm. Also die ist nicht gut und sie sieht es aber irgendwie, sie redet sich das schön. Na gut, jetzt kannst du ihr nicht einreden, wenn sie es nicht so interpretiert, dann kannst du nicht sagen, pass mal auf, deine Ehe ist ja ziemlich schlecht, dann kannst du ja zu mir kommen. Ja. So geht's ja nicht. Das müsste ja idealerweise genau deshalb von ihr kommen, weil das eben schlecht ist, müsste sie ja da raustreten, zu dir hin. Aber irgendwie scheint die das nicht zu wollen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass die Ehe auch schlecht ist, sondern vielleicht liegt es auch schlichtweg an dir, dass sie in dir nicht so einen Partner sieht, mit dem man leben möchte. Ja. Wenn ihr euch so selten gesehen habt, wie war denn das dann, wenn ihr euch gesehen habt? Wie viele Stunden zum Beispiel wart ihr zusammen? Also das waren, teilweise war das ein ganzes Wochenende lang. Ach, das doch dann. Ja, oder ein Urlaub, also 5 Tage am Stück. Dann Ach so. Und wie war das dann zu zweit? Schön, total so. Schön. Also genauso, wie man sich es eigentlich wünscht in einer Beziehung eigentlich. Ja, und sexuell? Auch toll, also besser habe ich es noch nie erlebt und sie hat auch bestätigt, dass sie es auch noch nie besser erlebt hat. Jetzt hast du ja schon, du stehst ja nackt vor ihr quasi. Ja. Du hast ja alles jetzt auf den Tisch gelegt. Ja. Und bisher hat sie dich böse abblitzen lassen. Ja. Das ist schon auch eine demütigende Situation, finde ich. Ja. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich jetzt du wäre. Fühle ich mich auch nicht. Also Ich belaste das ziemlich. Ja. Jetzt musst du aber sehr klug vorgehen, dass du auch deine Würde behältst, dass du da nicht hinterher dackelst und bettelst. Mhm. Ich würde an der Stelle sie klar bitten, dass sie eine Stellung bezieht, eine klare Bestellung bezieht, was sie will. Und dann musst du aus dem heraus, was sie sagt, eine Konsequenz ziehen. Die Frage ist, ob du, da du jetzt so verliebt bist, ob du das so locker weiterlaufen lassen möchtest, ob du das aushältst. Ja. Oder ob du dann sagst, nee, da mache ich lieber einen Schnitt und gehe ganz von dieser Geschichte weg, da es ja offensichtlich keine Zukunft hat. Also ich meine, was man vielleicht noch dazu sagen muss, also die letzten Wochen oder Monate waren so ein bisschen, also ich muss einiges in meinem Leben ändern momentan. Und da hat man auch drüber gesprochen und sie hat dann gesagt, sie muss in ihrem Leben auch was ändern. Und jetzt ist es aber ein bisschen alles komplizierter und sie sagt, sie könnte mir nicht zugucken dabei, wie ich nichts unternehmen würde. Und es würde ihr nicht gut tun. Mhm. Und jetzt habe ich überlegt, dass ich ihr quasi, wenn ich ihr definitiv zeige, dass ich quasi was ändere, ob sie das dann irgendwie beeinflusst oder. Also du willst nochmal einen Versuch machen, heißt das im Klartext? Eigentlich schon. Also ich kann sie irgendwie nicht gehen lassen. Ich weiß nicht. Das. Was geht's denn da bei dir? Was willst du ändern? Also ich muss eine, also ich, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, und zwar, also ich wohne noch in meinem Elternhaus oder wieder vielmehr. Mhm. Also mein Vater, der starb relativ früh und da hat sich eine, wie soll ich sagen, ungesunde Konstellation ergeben, also zwischen meiner Mutter, meinem Bruder und mir. Mhm. Und eigentlich müsste ich, oder... Ungesund heißt? Also ungesund, dass man irgendwie also nicht frei ist für andere, für eine Partnerschaft beispielsweise. Also verstehe, zu eng verknüpft noch mit der Mutter und mit dem Elternhaus. Richtig, genau. Und mit dem Kinderzimmer. Richtig, genau. Im übertragenen Sinne, ja, genau. Ganz genau, genau. Und also ich war auch schon mal in einer Therapie, also Psychotherapie. Mhm. Und will da jetzt wieder was machen und da ging es jetzt auch um die Entscheidung, oder sie hat gemeint, ich würde das alleine schaffen und das sehe ich offensichtlich auch so mittlerweile und jetzt zieht sich das halt schon eine Zeit lang hin, also ein paar Monate mit der Psychologenwahl zum Beispiel. Mhm. Und das ärgert sie quasi, dass ich da nichts konkret unternehme, dass ich mir da so lange Zeit lasse. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Maschinenbautechniker, also Konstrukteur heißt es. Und hast du auch einen festen Job? Genau, genau. Das heißt, du verdienst genug Kohle und könntest sofort eigentlich ausziehen? Na, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe ein paar finanzielle Schwierigkeiten, sage ich mal. Na, aber eine kleine Wohnung wäre drin. Das wäre schon drin, ja, das stimmt. Mhm. Dann mach das doch mal. Oh, da brauchst du keinen Psychologen für. Also ich weiß es nicht. Also es ist, also was man dazu sagen muss, also ich war jetzt vor ein paar Monaten, war ich 3 Monate ungefähr also draußen dann. Das war aber hier ein Ort quasi und dann eigentlich müsste ich weiters weg. Also draußen heißt, da hattest du schon eine eigene Wohnung? Genau, und dann bin ich wieder zurück. Aha. Und da sind... Warum bist du wieder zurück? Weil du nicht allein sein kannst? Bitte? Weil du nicht allein sein kannst? Ich hänge an meinem Elternhaus. Also das ist... ich weiß nicht, und sie meint eben, dass da irgendwas psychologisch bei mir ablaufen muss, was man irgendwie ergründen muss, irgendwie. Immerhin hast du ja die Idee schon selbst formuliert. Du musst ein bisschen weiter weg und nicht um die Ecke wohnen. Genau, genau. Dann wäre das doch genau der Schritt zu sagen, ich suche mir jetzt irgendein kleines Apartment, so und so viele Kilometer entfernt, weil ich weiß nicht wie weit, im Nachbarort irgendwo. Ja. Du sollst ja einen guten Kontakt zu deinem Elternhaus haben, das ist ja alles in Ordnung. Aber vielleicht ist es wirklich ungesund, so eng verknüpft als Mamasöhnchen quasi dann auch zu Hause zu leben. Ja, das weiß ich auch. Also ich weiß das alles, aber ich kann es irgendwie nicht umsetzen. Das ist mein Problem. Verstehe. Und deshalb suchst du dir Hilfe von außen. Genau, ja. Genau. Okay, das finde ich auch alles richtig, Sven. Das musst du auch machen, finde ich. So wie du mir das jetzt sagst, meine Einschätzung nach, musst du es machen. Dennoch musst du auch machen, du musst sie um eine klare Stellungnahme bitten, was sie will. Was will sie? Welche Zukunft sieht sie bei dir? Wenn sie sagt, ich kann mir das vorstellen, aber nur wenn du deine Eigenständigkeit da auch forcierst, dann weißt du, woran du bist. Dann strengst du dich richtig an. Wenn die aber weiter rum eiert, dann kannst du es eigentlich vergessen. Dann bist du nicht der Typ für die. Ja. Die will ja in gewisser Weise beeindruckt werden. Und im Moment beeindruckst du die nicht sehr. Ja. Wahrscheinlich guckt die sogar in gewisser Weise auf dich herab, weil du das nicht schaffst und dann mit der Mama und aus dem Haus raus, dann wieder rein ins Haus und hin und her. Ja, ja. Also Psychologensuche aktivieren, damit das vorangeht und sie um eine klare Position bitten. Okay. Nicht erbetteln. Klare Ansage. Ich will wissen, was hier Sache ist zwischen uns beiden. Ja, ja, ja. Du suchst schon nach einem Psychologen? Ja. Ich schlage vor, dass wir trotzdem nochmal dich anrufen, meine Psychologin. Vielleicht kann die da noch ein paar Tipps geben, wie es vielleicht ein bisschen zu beschleunigen ist oder so. Ja, gerne, ja? Sehr gerne. Sehr gerne, das machen wir, Sven. Dann ruft dich die Sabine jetzt an, du legst auf und wartest den Anruf ab. Okay, alles klar. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke, dir auch. Danke, tschüss. Tschüss. Der Sven. Jacqueline ist 48. Guten Morgen, Jacqueline. Ja. Hallo. Hallo, Jacqueline. Morgen. Ja. Guten Morgen. Meine Liebe, um was geht's? Das geht darum, dass ich also seit 1990 mit meinem Mann zusammen bin. Ja. Der hatte 1987 einen Motorradunfall und ist seitdem querschnittgelähmt. Seit wann hat er den Motorradunfall? 87. Das heißt, bevor ihr zusammengekommen seid? Ja, genau, genau. Aber wir waren vorher schon verliebt. Ach so, ihr kanntet euch schon. Ja. Und er ist seitdem querschnittsgelähmt? Genau. Ja, und ist also chronischer Schmerzpatient in den letzten paar Jahren. Mhm. Nimmt also Fentanylpflaster, also sämtliche Schmerzmittel. War das ganze letzte Jahr im Unfallkrankenhaus Berlin auf der Querschnittstation. Ein ganzes Jahr? Weil er also bei 1,80 Meter nur noch 43 Kilo wog. Mhm. Ganz viel Dekubitusstellen hatte, dass ich ihn also alleine zu Hause nicht mehr pflegen konnte. Ist jetzt entlassen worden und wir mussten jetzt schon dreimal die Feuerwehr rufen, weil er also nicht mehr ansprechbar, also ganz apathisch war. Wobei der Notarzt mir heute sagte, er hat wohl eine Überdosis von diesen Dorogesic-Pflastern genommen. Das ist also so ein Schmerzpflaster. Mhm. Das kann er selbst nehmen. Das klebt er selbst, ja. Mhm. Also er kann klassischerweise bei der Querschnittslähmung, er kann die Arme normal bewegen. Er kann die Arme normal bewegen. Mhm. Genau, hat aber tierische Schmerzen. Mhm. Nimmt also verschiedene Analgetika, Schlaftabletten und so weiter. Mhm. Und war, wie gesagt, heute Morgen nicht ansprechbar, was also auch vor 2 Wochen schon mal war. Und hat also mir gegenüber schon geäußert, dass er also nicht mehr leben will. Und ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich bin schon in psychologischer Behandlung und habe meinem Therapeuten das heute erzählt. Und er sagte, ja, sie müssten sich mal um sich selbst kümmern. Aber mein Gott, ich liebe diesen Mann. Mhm. Also ich muss erst mal sagen, wenn ich mir das so vorstelle, 1990, 87 der Unfall, jetzt haben wir 2014 und du bist so lange bei diesem schwerkranken Mann geblieben. Ich liebe ihn halt. Respekt. Das heißt, ihr wart junge Leute, als ihr euch kennengelernt habt. Und die ganze junge Leutezeit hast du mit einem sehr kranken Mann verbracht. Ja, ich habe mir das vorher schon gut überlegt, ob ich das also verkraften würde. Habt ihr Kinder? Am Anfang gab es auch ziemlich Menge Zoff, weil ich mich erstmal dran gewöhnen musste, mich auf so einen Behinderten einzustellen. Habt ihr Kinder? Nee. Also das wäre dann ein bisschen zu viel gewesen, glaube ich, weil er doch sehr viel Pflege braucht. Mhm. Aber jetzt seit einem halben Jahr kommt täglich ein Pflegedienst und versorgt seine Wunden, weil ich das nicht mehr machen kann. Ich bin ja keine ausgebildete Pflegerin. Hast du denn in all diesen Jahren auch noch nebenher gearbeitet? Ja. Ich bin Versicherungskauffrau. Ach wie, das heißt, du hast einen Vollzeitjob gehabt? Ja. Und dann aber im Moment bin ich halt wegen meiner Depression krankgeschrieben und habe mir leider im November noch meine Schulter gebrochen. Ach du, das dann auch. Also selber auch noch krank. Ja. Sag mal, Jacqueline, wenn dein Mann so lange, die ganze Zeit so schwer krank war, hast du ja auch als junge Frau bis heute auf Sexualität komplett verzichten müssen, oder? Nee. Also die ersten 10, 15 Jahre haben wir da guten Sex gehabt mit Hilfsmitteln. Und also man kann auch Sex haben, ohne dass man, sagen wir mal, dass sein Glied also steht. Zu einer Erektion kommt. Da gibt es verschiedene Hilfsmittel, das kriegt man hin. Also das war auch schön. Spürt er denn überhaupt was beim Sex? Nein. Das findet im Kopf dann statt. Genau. Genau. Aber es war auf alle Fälle schön und aber jetzt ist er halt so schwach, dass er. So, jetzt sagt er, ich kann nicht mehr, ich will eigentlich sterben und hat auch schon 2 Versuche unternommen, sich das Leben zu nehmen. Ja. Und heute war der letzte Versuch. So habe ich es gerade verstanden. Ich vermute es fast, weil der Notarzt sagt, er hat da irgendeine Überdosis genommen. Ist er jetzt wieder im Krankenhaus heute? Jetzt ist er im Krankenhaus wieder, ja. Kannst du das verstehen, dass er nicht mehr leben will? Ja. Warum kannst du es verstehen? Weil es nicht mehr lebenswert ist, sein Leben. Weil er nur Schmerzen hat, weil er nur liegt. Weil er nur Schmerzen hat, keine Lebensfreude mehr. Und ich will nicht, dass er nur wegen mir sich quält, weißt du? Das möchte ich ihm nicht zumuten. Ich habe zwar Angst davor, wenn er mal tot ist, aber ich sag mir immer, das ist vielleicht für ihn die Erlösung, weißt du? Hast du den Eindruck, dass er sich bisher da zurückgehalten hat, aus Rücksicht auf dich? Nee, das glaube ich nicht. Also er saß schon mal auf dem Fensterbrett und sagte dann, ach nee, und wenn das Leben noch so scheiße ist, ich klammer mich doch dran. Also, aber so denkt, so denkt er heute nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Also vor 2 Tagen hat er gesagt, er will nicht mehr und hat sein Testament geschrieben. Und also wir haben auch nur uns beide, wir haben beide keine Eltern mehr, keinen sonstigen Verwandten. Gibt es denn in seinem Leben, du hast gerade gesagt, es gibt keine Freude mehr. Ist das wirklich so? Gibt es nichts mehr, was für ihn schön ist, auf das er sich doch freuen kann? Nee, im Moment gar nicht. Es liegt, um es nochmal so verständlich zu machen, er ist querschnittsgelähmt, er hat sehr starke Schmerzen. Wo hat er die Schmerzen? Also im Sensibilitätsbereich, das kann man schlecht erklären. Also er hat Spastik, die Beine, weißt du, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und die Beine fangen an zu zappeln, dann hat er sehr viele Spastiken, sodass er fast auf den Stuhl fällt. Und die Schmerzen, also wie gesagt, das ist kein lebenswertes Leben mehr für ihn. Ich frage so nach, um mir das richtig vor Augen zu führen. Für dich ist das ja Alltag. Hat er auch im nicht gelähmten Teil des Körpers, im Oberkörper, im Rücken Schmerzen? Ja. Ja, ja. Und die Schmerzen wiederum, woher kommen die? Also der Arzt hat mir mal erklärt, das sind diese Nervenenden, die da so im Rückenmark noch so lose rumzappeln. Und die verursachen das wohl. Also es gibt Querschnittpatienten, die spielen Basketball, die haben gar keine Schmerzen, aber er ist einer der wenigen, der halt diese höllischen Schmerzen hat und das wirklich schon seit Anfang an. Das heißt, da kann man auch mit den stärksten Schmerzmitteln kann man nichts beruhigen? Nee. Ja, nee, leider nicht. Das ist wirklich ganz schlimm, wenn man immer... Also er hat natürlich, er kann das dämpfen, aber ein gewisser Schmerz bleibt halt immer. Und das heißt, ich kann es schon verstehen, dass das... Der Mann hat seit diesem Unfall nie einen schmerzfreien Tag gehabt. Nein. Ja, da muss man ja auch mürbe werden. Bist du jetzt... Ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine ganz schwierige Situation für dich, moralisch auch. Warst du... Oder ich frage es anders, hat er dich schon mal vielleicht indirekt gebeten, dir, dass du ihm hilfst bei der Selbsttötung? Nee, die Verantwortung will er mir nicht übergeben. Er hat gesagt, das macht er, wenn dann alleine. Aber er könnte es nur machen mit einer Überdosierung der Schmerzmittel? Ja. Du hast gerade was gesagt, kommt er denn überhaupt auf eine Fensterbank drauf? Ja. Das schon. Und wohnt ihr oben? Ja, im 8. Stock. Aber wie gesagt, ich habe halt, ja, also wie gesagt, heute war ich bei meinem Psychologen, habe da erstmal eine halbe Stunde geheult. Der hat mich dann in den Arm genommen und sagt dann so zu mir, Mensch, Kleine, du machst so viel mit. Sagt er, wir brechen das mal heute ab nach einer halben Stunde. Ja. Das hat halt, glaube ich, keinen Sinn, sagt er. Ein menschlicher Psychologe ist das. Das ist ein sehr lieber Psychologe. Ja, das hört sich sehr gut an. Und das ist ein ganz, ganz toller. Ich bin sehr froh, dass ich den gefunden habe. Und er hat ja auch recht, dass er sagt, dass du natürlich auch auf dein Leben Rücksicht nehmen musst und etwas für dich tun musst. Du hast jetzt so viele Jahre, hast du dein Leben quasi geopfert für deinen Mann. Naja, sag dir mal, ich habe so ein Appellohr, so ein Helfersyndrom. Aber ich sag mir, wenn man jemanden liebt, dann ist das ganz normal, dass man demjenigen helfen will. Also wie soll und ich liebe den von ganzem Herzen. Ja. Wie jetzt, du weißt seinen Wunsch, dass er sterben möchte. Du kannst das sogar nachvollziehen. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen, wenn er aus dem Krankenhaus zurückkommt? Naja, die haben jetzt alle gesagt, er soll in so ein Pflegeheim. Aber da habe ich mir ein paar angeguckt. Das sind wirklich mehr Aufbewahrungsanstalten. Das möchte ich nicht. Das heißt, er kommt wieder zurück? Und bitte? Das heißt, er wird da wieder zurückkommen in die Wohnung? Das hoffe ich, ja. Und dann wirst du den Dingen ihren Lauf lassen. Das heißt, du wirst nicht gezielte Gegenmaßnahmen ergreifen, dass er sich nicht umbringen kann. Das wirst du nicht machen. Genau. Also ich hoffe, dass ich dann nicht wegen unterlassener Hilfeleistung ankomme. Ich habe nicht verstanden, sag nochmal. Ich hoffe dann nur, dass ich nicht wegen unterlassener Hilfeleistung ankomme. Naja, weißt du? Also du hast jetzt so viele Jahre Hilfe geleistet und Darüber müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Also Jacqueline, ich kann die Situation auch verstehen. Und ich kann auch deinen Freund verstehen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich ahne, du hast dich ja nun ein kleines Mosaiksteinchen uns erzählt von all dem Leid, was dein Partner mitmacht. Da kann man das auch verstehen. Und du verstehst, selbst du, die du ihn liebst, verstehst das ja. Ja. Aber halte auf jeden Fall, das wirst du ja auch tun, Kontakt zu deinem Psychologen, dass du etwas Hilfe und Energie bekommst und dass dich jemand hält und dass du nicht auch noch ganz schwer krank wirst. Ja, ja. Und dann wird das Schicksal seinen Lauf nehmen, so würde ich es jetzt sehen. Ja. Man kann ja sich jetzt nicht konkret irgendwas vornehmen. Nee, also ich denke mal auch, wenn er jetzt wirklich entlassen wird, dann müssen wir gucken. Und wenn es denn so sein soll, naja, dann ist es vielleicht für ihn auch das Beste, weißt du, dann ist er erlöst und... Du kannst ja, aber das muss ich dir ja gar nicht sagen, du kannst ja alles das, was in deiner Macht steht, wenn er jetzt zurückkommt aus dem Krankenhaus, dass du ihm noch das so schön machst wie irgend möglich zu Hause, aber das wirst du wahrscheinlich sowieso schon machen. Ja, mache ich ja immer. Jacqueline, ich möchte sehr gerne, dass du auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Kann ja nicht schaden. Ja, ja. Das ist Sabine heute Nacht. Okay. Ich muss dir noch mal sagen, das muss man dir wirklich sagen. Das meine ich ganz, ganz ernst. Ich habe unglaublichen Respekt vor deiner Lebensleistung. Dass du aus Liebe zu einem Menschen so an der Seite bei ihm gestanden hast in der schweren Zeit, das ist ganz, ganz toll. Hohen Respekt. Dankeschön. Wirklich Dankeschön. Ganz wunderschön. Das ist ganz toll. Es rührt mich sehr, dass du sagst, aus Liebe mache ich das. Liebe Jacqueline, du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Alles klar, danke dir. Viel Kraft euch beiden von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.51 Uhr. Hier sind Lisa und Michael. Beide sind 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Lisa. Und zwar, ich bin 16 Jahre alt und mein Freund ist 43. Ach du lieber Himmel, das ist aber ein Unterschied. Ja. Wann hast du ihn kennengelernt? Vor einem Jahr ungefähr. Das heißt, da warst du 15? Ja. Ja, das kann man nicht beschönigen. Wo hast du ihn kennengelernt? Von einem guten Freund von mir. War das ein Bekannter oder wie? Ja. Und wo genau habt ihr euch zum ersten Mal dann gesehen und getroffen? In welcher Situation? Mein guter Freund, der hatte ja auch Kontakt mit ihm und dadurch kam der eben halt auch gut in Kontakt. Und Wie alt ist denn dein guter Freund? Der ist 24. Mhm. Was sagen denn deine Eltern zu dieser ungewöhnlichen Verbindung? Ja, und zwar, ich habe das meiner Mutter dann auch erzählt und sie hat am Anfang ganz skeptisch reagiert und hat dann sich auch ihre Gedanken gemacht. Aber sie hat ihn dann kennengelernt und daraufhin fand sie ihn auch sehr nett und ja. Und dein Vater, was sagt er? Ja, er findet ihn auch sehr nett und kommt auch sehr gut mit ihm klar. Wie alt ist dein Vater? 42. So, dann ist dein Freund älter als dein Vater. Ja. Und die beiden Männer kommen miteinander klar? Ja, also eigentlich sehr gut. Mhm. Und was sagen deine Freunde und Freundinnen zu diesem Verhältnis? Ja, also sie sagen auch, dass das eigentlich sehr gut ist, wenn wir gut miteinander klarkommen. Und die haben auch nichts gegen, die finden den auch sehr nett. Ja. Aber merkst du nicht, dass das eine ganz andere Welt ist? Er lebt doch in einer ganz anderen Welt als du als 16-Jährige. Der hat ganz andere Vorstellungen vom Leben, der hat andere Erfahrungen gemacht, der hat auch andere Interessen. Wie passt das zueinander? Wie erlebst du das? Ja, ich sehe das eigentlich ganz alles normal. Ich meine, das ist so, als wenn er in meinem gleichen Alter wäre. Es ist eigentlich jetzt nicht so. Ich achte nicht auf das Alter, sondern ich achte, wie der Mensch ist eben halt. Das ist jetzt nicht vom Alter her ab. Bestimmt für mich. Okay, das ist ja auch ehrenwert, aber hast du nicht denn das Gefühl, dass er eben in vielen Sachen lebenserfahrener ist und besser Bescheid weiß als du, was du mit 16 noch nicht wissen kannst? Ja klar, also das ist, ich meine, ich muss meine Erfahrungen auch machen und ich finde das dabei auch sehr gut. Was kannst du ihm denn geben? Was glaubst du? Ich gebe ihm Liebe und... Bitte? Ich gebe ihm Liebe. Dass du ihn liebst? Mhm. Ja. Jetzt ist Michael, der 43-Jährige, ja bei dir, wie ich das hier so sehe, ne? Ja. Ist er bereit, ein paar Worte mit mir zu sprechen? Ja. Okay, dann gib das Telefon doch mal rüber. Okay. Ja, hallo Jürgen, der Michael hier. Hallo Michael, jetzt muss ich erstmal heftig durchatmen. Das kannst du dir denken, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass du und die meisten Leute, und die Situation ist natürlich auch teilweise für mich ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so, dass ich also generell immer Freundinnen in dem Alter hatte. Das ist also auch sozusagen meine erste Erfahrung, also mit einer Frau in dem Alter. Also ich habe nichts gegen Altersunterschiede in der Liebe, von mir ist auch große. Aber ich habe schon etwas dagegen, wenn ein sehr erwachsener, älterer Mann, älter bist du nicht, aber ein erwachsener, reifer Mann, quasi mit einem fast Kind, einer Jugendlichen zusammenkommt mit 15. Naja, ich denke, da gibt es auch große Unterschiede, was jetzt die Reife einer 16-Jährigen betrifft. Also es gibt da durchaus, denke ich mal, auch bei den 16-Jährigen Mädchen oder junge Frauen, die vom Kopf her auch schon relativ weit sind und auch so ein Erwachsener sind. Aber sie war 15, als du sie kennengelernt hast? Ja, richtig, genau. Hat man da nicht automatisch, also ich hatte, auch wenn ich ein 15-jähriges Mädel irgendwie nett oder putzig oder süß fände, eine absolute Blockade, irgendwas Erotisches oder Beziehungsmäßiges mit so einem Mädel anzufangen. Wie war es bei dir? Ja, also generell hast du da natürlich nicht ganz Unrecht, nur sage ich mal so, das hat sich ja nicht direkt alles auf sexueller Ebene ergeben, sondern da waren halt wirklich Gefühle im Spiel und die haben sich halt ergeben und man kann sich halt gegen diese Gefühle natürlich auch nur schwer wehren. Der Verstand sagt natürlich einerseits, klar, so wie du das siehst und die meisten wahrscheinlich, das geht nicht, so das Gefühl sagt aber was anderes. Ich finde, in so einem Fall kann man sich auch gegen Gefühle wehren, indem man einfach sagt, nee, pass mal auf hier, das ist die falsche Ebene. Das ist zu doll. Ja gut, aber ich denke mal, dass wir uns gegenseitig auch wirklich sehr gut tun. Ich meine, sie profitiert natürlich irgendwo einerseits so von meiner Lebenserfahrung. Es ist nicht so. Genau, ich hätte gerade zu, ich weiß nicht, hast du mitgehört, was ich zu ihr gesagt habe? Ja, natürlich, klar. Ja, genau. Das ist ja das die große Frage bei solch einem großen Unterschied. Du lebst ja in einer anderen Realität aufgrund deines Alters. Ja, gut, ich bin natürlich berufstätig, ist alles klar, so sie geht zur Schule, aber letztendlich haben wir ja immer die Schnittmenge, dass wir uns abends treffen und dann verhalten wir uns halt wie ganz normale erwachsene andere Leute auch. Was kann sie dir geben, außer ihren jungen Körper? Also das steht da gar nicht so im Vordergrund. Sie kann mir das Gefühl geben, geliebt zu werden und also dass sie mich wirklich bedingungslos liebt und das beruht auf Gegenseitigkeit und das tut halt einfach gut. Entsteht denn da nicht ein eklatantes Abhängigkeitsverhältnis, nämlich von des Jüngeren zu dem Älteren? Nein, das würde ich so gar nicht sehen. Also da sind wir in gewisser Weise schon auf Augenhöhe und das ist überhaupt nicht so jetzt, dass da ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen soll. Aber du hast auch zum Beispiel ganz andere Interessen als ein 15- oder 16-jähriges Mädchen. Ja gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich meine, wir gehen zusammen mal in die Sauna, machen verschiedene Dinge, gehen Bowling spielen oder sonstige Sachen. Also die sind ja nicht vom Alter abhängig, denke ich mal. Ne? Wie alt waren deine Frauen oder Freundinnen bisher? So von 30 bis 35. Also ist das allererste Mal, dass du wirklich so ein junges Mädel an deiner Seite ist? Was sagen denn deine Leute, deine Familie, deine engen Freunde dazu? Naja gut, das ist, also ich sag mal, meine engen Freunde akzeptieren, tolerieren das also zu 100%, muss ich ganz klar sagen. Ja. Sind also auch mit der ganzen Beziehung vollkommen einverstanden und sehen das also auch sehr positiv, auch wie wir uns beide dabei fühlen und wie wir miteinander umgehen. Das ist für die also völlig okay. So, und da gibt es natürlich auch ein paar Leute, die es sicherlich so hundertprozentig nachvollziehen können. Michael, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Grüße an Lisa, mich befremdet es schon, aber macht das Beste aus allem und ich wünsche euch viel Glück. Ja, danke. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Dennis Eickmann.